Kundgabe 6014. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.8.1954. Betreten der Richtstätte. Gang zum Kreuz. Betretet alle die Richtstätte, indem ihr euch unter mein Kreuz stellet, auf das mein Blut eure Seele reinwasche von aller Sünde. Ihr müsset selbst zu mir kommen, denn nur unter dem Kreuz ist die Vergebung eurer Sünden zu finden. Nur vom Kreuz aus kann ich euch lossprechen. Und zum Kreuz müsset ihr alle eure Sünden tragen und sie zu der Last legen, die ich auf meine Schultern genommen habe, um euch zu entlasten, um zu entsühnen das Unrecht, das ihr getan habt. Ich gehe euch wohl nach, um euch zu rufen, aber ich rufe euch immer nur zum Kreuz, wo ich das Erlösungswerk für euch vollbracht habe. Und darum müsstet ihr alle diese Richtstätte betreten, indem ihr vor mir bekennet eure Schuld, indem ihr Gericht haltet mit euch selbst und die erkannte Schuld nun vertrauensvoll und gläubig mir übergebet, dass ich sie für euch trage. Ihr müsstet euch erkennen und vor mir bekennen als Sünder. Ihr dürfet nicht überheblichen Geistes glauben, keine Sünden begangen zu haben. Denn ihr seid alle Sünder, weil eine sündige Seele euren Leib bewohnt, die darum das Erdenkleid trägt, weil sie einstmals sündig wurde an mir. Dass ihr auf Erden weilet, ist der Beweis eurer Schuld. Ansonsten ihr als selige Geistwesen die lichten geistigen Sphären bewohntet und in meiner Gegenwart ewig selig wäret. Ihr müsstet euch aber erst wieder das Recht auf meine Gegenwart erwerben im Erdenleben. Ihr müsstet zurückkehren wollen zu mir, von dem ihr euch einst freiwillig getrennt habt. Und diese freiwillige Trennung von mir war eure Sünde, für die im Besonderen der Mensch Jesus starb am Kreuze. Ihr wisset nicht um diese eure große Sünde. Dennoch wisset ihr, dass ihr noch mangelhaft seid, dass ihr unvollkommen seid und dafür ein Grund vorhanden sein muss, weil aus mir, eurem Schöpfer von Ewigkeit, nur Vollkommenes hervorgehen kann. Und also erkennet ihr dann auch, dass ihr von einer Schuld belastet seid und diese Erkenntnis muss euch zu dem flüchten lassen, der am Kreuz starb für euch. Und ihr müsstet ihm in Demut euch nahen und ihn bitten, dass er euch frei mache von jener Schuld. Das Kreuz kann und wird auch eure Erlösung sein, so ihr hingeht und euch einreihet in die Schar jener, die das Blut Jesu Christi erlöst hat. Auch für diesen Gang zum Kreuz gilt mein Ruf. Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wo ich bin, da werdet ihr Erlösung, Freiheit, Erquickung finden, denn alle eure Lasten habe ich getragen für euch. Daran müsstet ihr glauben, und so ihr mich also anerkennet, so ihr an die Mission des Menschen Jesus glaubt, in dem ich gegenwärtig war, dessen Hülle mich selbst barg, werdet ihr auch von selbst den Weg einschlagen zum Kreuz. Ihr werdet zu mir Herz und Hand erheben und mich um Vergebung eurer Sünden bitten. Ihr werdet teilhaftig werden wollen der Gnaden, die ich für euch als Mensch erworben habe. Und ihr werdet wahrlich Erlösung finden durch mein Blut. Erlösung von Sünde und Tod. Amen.